Herbie Hancock mit Rocket. Die amerikanische Formation New Clues brachte Mitte der 80er ihre Version von des Kraftwerks-Sounds heraus. Auf ihrem Album Space is the Place realisierten die schwarzen Amerikaner in Raumfahreranzügen ihre Vorstellung von Science Fiction. Breakdance, Graffiti und tanzbare Electro-Beats in einem farbigen Cyberspace. Eine Musik, die heute noch irgendwie modern klingt. Tech, tech, tech, tech, tech, tech, tech, tech.